das Herze zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. An irdische Schätze das Herze zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung der törichten Welt. An irdische Schätze das Herze zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt. Verzierende Gluten, wir rauschen und reißen in die hallenden Fluten, bis alles zerschmettert, wie Trümmer zerfällt. Vielleicht entstehen verzierende Gluten, wir rauschen und reißen die fallenden Fluten, bis alles zerschmettert, wie Trümmer zerfällt. Das Herze zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung, ist eine Verführung. An irdische Schätze das Herze zu hängen, ist eine Verführung der törichten Welt, ist eine Verführung. Eine Verführung ist eine Verführung der törichten Welt, der törichten Welt, der törichten Welt.